Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die neu errichtete Augenklinik Ryugyong. Ihn begleiteten Choi Ryong-hae und weitere Funktionäre der Partei und der Armee. Kim Jong-un blickte auf das Panorama der Augenklinik Ryugyong und sagte dabei mit einem hellen Lächeln, erst im Januar habe er das Baugrundstück der Klinik bestimmt, doch schon sei sie herrlich errichtet worden. An der Vorderseite des Gebäudes für Ambulant-Patienten sei das Auge des Menschen lebendig dargestellt und an der Außenseite des Gebäudes für stationäre Behandlung sei eine Sehprobentafel angebracht. Am Aussehen könne man erkennen, dass es eine Augenklinik sei. Im Gebiet Munsu, wo es verschiedene Krankenhäuser wie das Institut für Brustdrüsentumor der Pyongyanger Entbindungsklinik, die Zahnklinik Ryugyong und die Kinderklinik Ongryo gebe, sei auch die moderne Augenklinik Ryugyong errichtet worden. Dadurch habe das Gebiet ein perfektes Aussehen als Krankenhausviertel angenommen. Wenn er sich die fröhlichen Gesichter der Bürger vorstelle, die ganz bequem die Fürsorgen des sozialistischen Gesundheitssystems genießen werden, empfindet er große Freude. Kim Jong-un machte einen Rundgang durch das Gebäude für Ambulant-Patienten und das Gebäude für stationäre Behandlung der Augenklinik Ryugyong und informierte sich dabei ausführlich über die Bauarbeiten und die technischen Besonderheiten der Ausstattungen. Dabei sprach er wie folgt. Die Augenklinik Ryugyong ist nach einem ausgezeichneten Bauentwurf auf dem höchsten Niveau errichtet worden. Gemäß dem Vorhaben der Partei ist durch die Intensivierung der dreiseitigen Zusammenarbeit zwischen den Konstrukteuren, den Bauarbeitern und den Geschäftsführenden eine herrliche Basis für medizinische Betreuung entstanden, die in den Hinsichten auf Ästhetik, Bequemlichkeit und praktischen Wert perfekt ist. Sowohl die niedlichen Hallen für Rasten und Durchgang als auch alle Behandlungsräume und Krankenzimmer sind ausgezeichnet. Im Einklang mit den Besonderheiten der Augenklinik sind auch die Ausrüstungen und Möbel schön verteilt und das Innere herrlich dekoriert. Die Ausstattungen der Augenklinik Ryugyong sind Weltklasse. Die Klinik verfügt über alle besten Anlagen für die Behandlung der Augenkrankheiten. Um die Augenklinik zum energiesparenden und grünen Bauwerk zu machen, hat man das Kühlungs- und Heizungssystem mit Hilfe der Erdwärme eingeführt und die Solarpanels installiert. Und auf der Dachterrasse des Gebäudes gibt es einen Garten, wo sich die Patienten, die stationär behandelt werden, ausruhen können. Kim Jong-un besichtigte den Brillenladen in der Augenklinik Ryugyong. Dabei äußerte er seine große Zufriedenheit damit, dass der Brillenladen ausgezeichnet gestaltet ist, damit die Augenklinik Ryugyong ihre Mission als eine multifunktionelle und komplexe Basis für medizinische Betreuung, die sowohl die Augenkrankheiten behandelt als auch die Brillen anbietet, richtig erfüllen kann. Er sprach, die Vitrinen seien voll von verschiedenen Brillen, wie Brillen für Damen und Herren, Kinder- und Sonnenbrillen, Brillen für Fahrradfahrer und Sport- und Taucherbrillen und von Zubehören und optischen Geräten. Wenn der Laden eröffnet werde, würde dieser viel besucht. Im Brillenladen gäbe es die schönen Räume für Sehprobe, Eichung und Verarbeitung, die die Wissenschaftlichkeit, Freundlichkeit und Schnelligkeit bei Brillenservice sichern. Weiter legte Kim Jong-un die Aufgaben für die Verwaltung und Leitung der Klinik dar. Die Ärzte, Dienstleistenden und Belegschaft der Augenklinik Ryugyong sollen durch die ständige Erhöhung des Verantwortungsbewusstseins und der Qualifikationen die Patienten gut betreuen, die Klinik stets in hygienisch-kultureller Hinsicht sauber halten und mit den Anlagen und Ausstattungen liebevoll und behutsam umgehen. Dann wies er eine zuständige Einheit darauf hin, einen modernen technischen Prozess für die Produktion von unterschiedlichen Brillengestellen zu schaffen, die den Geschmäckern und Schönheitsgefühlen der Bevölkerung entsprechen. Kim Jong-un sagte voller Freude, die Augenklinik Ryugyong sei eine Weltklassenklinik und rühmenswerte Klinik des Volkes, wo ihm alles gefalle. Man habe eine notwendige Sache für die Bevölkerung erledigt. Sein weiterer Wunsch für das Volk sei in Erfüllung gegangen. Die Augenklinik Ryugyong sei eine Klinik, deren Bau der Partei der Arbeit Koreas zu verdanken sei, die den selbstlosen Dienst am Volk als Parteiziel betrachte und das Volk wertschätze, respektiere und liebe. sowie ein stolzes Bauwerk der Ära der Partei der Arbeit Koreas, das das wahre Antlitz des Heimatlandes demonstriere, wo sich jeden Tag und jede Stunde ein großer Wandel vollziehe. So schätzte er die großen Arbeitsleistungen der Funktionäre und Erbauer der 8. Bauverwaltung und der Konstruktionseinheit hoch, die gemäß dem Vorhaben der Partei die Klinik herrlich errichteten. Er betonte, in diesem Jahr sei die Augenklinik Ryugyong fertiggestellt worden. Das bedeutet, dass man in den letzten Jahren jährlich eine moderne Basis für medizinische Betreuung errichtet habe. Die Partei setze für die Festigung der materiell-technischen Basis des Gesundheitswesens weiterhin große Kraft ein. Der Staat sei nicht reich, aber es sei eine wichtige Sache dafür, die Vorzüge des sozialistischen Gesundheitssystems der TVRK, bei dem sich die Partei und der Staat voller Verantwortung um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung kümmern, nachhaltig zu demonstrieren und den Sozialismus zu verteidigen. Zum Schluss hob Kim Jong-un hervor, die Bevölkerung solle auf die Eröffnung der Augenklinik Ryugyong sehr warten. Nach der perfekten Vorbereitung auf den Betrieb der Klinik solle man Ende Oktober die Eröffnungsfeier abhalten und am 1. November die Klinik eröffnen.